Sich darin rein versetzen, wie viel es braucht, diesen Albtraum zu vergessen. Wir waren zusammen wie ein starkes Team, bis zu dem Tag, an dem du mich verließ. Vorher schien die Sonne in meinem Leben. Als du gegangen bist, musstest du selbst das noch mit dir nehmen. Ich verdränge Erinnerung an dich. Versuche zu vergessen, wie dein Lächeln für mich strahlt. Wenn wir glücklich waren, war die Zeit mir ganz egal. Doch nun wird jeder Moment zu einer Höllenqual. Das Loch in meiner Brust, es ist unendlich tief. Dort, wo mein Herz damals war, ist nur noch diese Leere. Und wie gerne würde ich den Umstand ändern, doch dafür ist es zu spät. Jeder geht seinen eigenen Weg, für sich nun ganz allein. Und ich kann mir nicht verzeihen, warum ließ ich das nur zu, dass es so weit kommen muss. Ich habe mich verändert, bin einfach nicht derselbe, der ich damals einmal war. Denn eine dunkle Macht ergriff von mir Besitz, und ich gab mich ihr hin, nicht in Verzweiflung zu versenken. Doch nun ist es viel zu spät, ich kann ihr nicht entrinnen, bin Gefangener meiner selbst. Als du gegangen bist, ging auch mein Bezug zu der Welt. Was bleibt, ist ein Schatten von einem Dämon. Etwas, was ich niemals werden wollte. Etwas, was ich niemals werden wollte. Etwas, was ich niemals werden wollte. Niemals werden wollte. Niemals werden wollte.